Die Achaner, dritte Szene, die Kaiopolis, der Chor, ein Bauer aus Megara, mit zwei Töchterchen, ein Sykophant. Die Kaiopolis, ein Seil herumziehend. Das wären denn die Grenzen meines Markts, und freien Handel haben hier mit mir die Peloponnesier, Megara, Böotier, mit mir, versteht sich, nicht mit Lamachos. Als Marktaufseher stell ich an, durchs Los gewählt, drei tüchtige Rindslederpeitschen. Kein Sykophant betrete diesen Platz, kein Spürhund, der nach fremden Waren schnüffelt. Jetzt bring ich noch die Säul, an der mein Frieden geschrieben steht, um sie hier aufzupflanzen. Wieder ab ins Haus. Ein Megara mit zwei Mädchen tritt auf. Der Megara. Da ist der Markt. Gott grüßte Stadt. Es hat mir ahnt, tu noch der, grad wie noch Mutter. Das Gott erbarm, geahnt her, ihr arme Dinger. Na, ruf und quieket, ob's nix zu fresse geit. Jetzt aufpasst, strecket eure Schnäbel her. Was wollt ihr lieber jetzt, verhandelt sei oder Hunger leide? Die Mädchen. Verhandelt, verhandelt! Megara. Soll mein I auch. Wer wird ich aber kaufe? Wer ist der Narr? Ihr fresset ihn noch aus. I weiß was. Oh, mir Megara sind pfiffig. Her do. Ihr müsst als Säule auf de Markt. Se, zieget Saufüß a. Sie sollet glaube, ihr kommet vor der brävste Kosel her. Was wollt er auch? Gern heim, er findet nix in alle Stube als de bittre Hunger. Jetzt bindet ich de Rüssel do ums Maul. So, hallo, marsch. Jetzt müsst er nei ins Werchsack. Wie? Kennet er auch Grunze? Oi, oi, oi, sie grunzen. Gut, nur recht zart, grad wie ein Opfersäule. Jetzt will ich gau dem Herrer schreie. He, klopft an die Kaiopolis Haus. Herr die Kaiopel, kaufe der keine Säule? Die Kaiopolis kommt heraus. Wer ruft? Ein Megara? Megara. Jo, Marktleut Zimmer. Die Kaiopolis. Wie geht's? Megara. So, so. Mehr Hände lange Fasttag. Die Kaiopolis. Festtag? Der Pfeifer fehlt euch nur zum Tanz. Was macht ihr sonst in Megara? Megara. Net will. Wo i, wo Haus weg, bi händes, da trät grad sich de Körb verbroche, wie mir's mache kennt, dass mir de geizte Weg zum Teufel führet. Die Kaiopolis, auch gut, dann seid ihr doch erlöst. Megara, nit wahr? Die Kaiopolis, und sonst, was gilt das Korn in Megara? Megara, so will als de Getter, es gas kein Mensch verzahle. Die Kaiopolis, bringst du da mehr Salz? Megara, es mehr, das gehört ja euch. Die Kaiopolis, Knoblauch? Megara, jo, knoblich, ihr händ allemal beim Furagiere saubere Arbeit gemacht, wie de Feldmäus, nit e Knoll is mir im Boden. Die Kaiopolis, was bringst du denn? Megara, Perle Opfersäule. Die Kaiopolis, das lass ich gelten, zeig einmal. Megara, was Extras, lang nei, se sind gut mästet rund und fett, hält ihm den Sack hin. Dikaiopolis greift hinein. Was ist das? Megara. Spürt's denn nicht? Säule ist's. Dikaiopolis. Ein Schwein? Wo wachsen die? Megara. In Megara. Des seiet keine Säule? Dikaiopolis. Dünkt mich nicht. Megara. Ei, ei, was ihr ungläubig sind, des sei kei Sau, so wett mal mit mir paar Salzwecke. Was? Gute Landsau ist's. Dikaiopolis. Das ist ja Menschenfleisch. Megara. Was denket er? Von meiner eigne Zucht. Er derfet's glaube. Soll ise schreie lau? Dikaiopolis. Ich wär begierig bei Gott. Megara. Mach, Säule, grunze mal. Nu, keine Umständ, schrei, du Rabenors. Guck, wenn du net schreist, so trag de wieder heim. Kneipt sie. Die Mädchen. Oi, oi. Megara. Ist desse Ferkel, ha? Dikaiopolis. Fast sollt ich's glauben, 5 Jahre fütter's noch, dann wird's ne Sau. Megara. No, wird's halt wie sein Mutter, grad aufs Hor. Dikaiopolis. Allein zum Opfern taugt es nicht. Megara. Des wär? Warum denn nicht? Dikaiopolis. Es hat ja keinen Schwanz. Megara. Es ist nur ein Frischling. Ziegelt's auf. Nur kriegt's ein Wedel, dick und groß und feuerrot. Probieret's nu. Es ist ein prächtiges Tierle. Dikaiopolis. Zieht beide heraus. Wie doch die Dingerchen einander gleichen. Megara. Sie sind vom gleiche Paar. Er derfet sie nu wachselau in de Dicke und in de Hor. Nix Schöners kennet er der Venus opfre. Dikaiopolis, man opfert Aphroditen, keine Schweine. Megara, der Venus keine Schwei? Grad dere und sust keiner. Steckt mir so Ding an Spieß, des ist Hera-Fresse, so Fleischle. Dikaiopolis. Und essen sie schon ohne ihre Mutter? Megara. Potz Wetter, jo, auch ohne ihren Vater. Dikaiopolis. Was essen sie am liebsten? Megara. Alles, frag sie selber. Dikaiopolis. Ferkel, Ferkel. Mädchen. Oi, oi, oi. Dikaiopolis. Frisst du gern Erbsen, Schweinchen? Mädchen. Oi, oi, oi. Dikaiopolis. Der Tausend. Und auch Feigen? Mädchen. Oi, oi, oi. Dikaiopolis. Ei, wie die Dinger nach den Feigen schreien. Zu den Sklaven. Geh einer doch hinein und hol mir Feigen für diese Tierchen. Er gibt ihnen Feigen. Ob sie fressen? Potz, die schmatzen beim Herakles. Es ist ne Freude. Die kommen scheint's aus Fressdorf. Aber nein, sie haben doch nicht alle schon verschmaust? Megara. Ein Enske mit Verlaub han ihm mehr gnomme. Dikaiopolis. Beim Zeus, ein niedlich Pärchen, wundernett. Was willst du für die Ferkel? Sag den Preis. Megara. Es ein, des gib i um Buschel Knoblich. Und's ander für'n gotzige Vierling Salz. Dikaiopolis. Der Handel ist geschlossen, wacht ein wenig, ab ins Haus. Megara, es gort prächtig, meiz der Hermes gut mit mir, fandel jau mei Weib und no mei Mutter. Ein Sykophant tritt auf. Sykophant. Woher? Megara. Aus Megara, I binne Säumer. Sykophant. Aus feindes Land, die Schweine denunzier ich und dich dazu. Megara. Du pfeifst jo wieder aus dem alte Loch, des ist den Elend des. Sykophant. Ich will dich megarieren, her den Sack. Megara. Hilf, die Kaiopel, die Kaiopel, hilf, da will mir einer fände. Die Kaiopolis kommt heraus und greift nach der Peitsche. Wer? Heraus, ihr Marktaufseher, jagt hinaus zum Hof den Spürhund. Kerl, was hast du hier zu schnüffeln? Sykophant. Nach unsern Feinden fahnd ich. Die Kaiopolis. Geh zum Schinder, ich will dich lehren, anderswo zu spüren. Peitscht ihn hinaus. Megara. Was dessen Elend ist in dem Athen? Die Kaiopolis. Sei ruhig, Megara. Hier, für die Schweinchen, da hast du deinen Knoblauch und dein Salz. Gehab dich wohl. Megara. So seid man nicht bei uns. Die Kaiopolis. Nicht? Nun, so muss ich selbst mich wohl gehaben. Megara. Jetzt gucket, Säule, wie ihr ohne de Vater zrecht kommet mit de Kuche, wenn ihr kriegelt. Ab. Die Kaiopolis geht mit den Mädchen ins Haus und kommt dann wieder. Chor. Ei, seht doch, wie's dem Manne glückt, habt ihr gehört, wie alles nach Wunsch ihm geht, wie der Vertrag ihm Früchte trägt, die schönsten? Auf seinem Markte sitzt er da und kommt ein Ketesias oder sonst ein Sykophant, er haut ihn derb ums Ohr, der duckt sich heulend. Hier macht dir keiner Konkurrenz und kauft dir weg die Waren, abwischen wird kein Präpis hier an dir den weiten Hintern. Da stupft dich kein Kleonymos, im Festtagsrock stolzierst du rum und kein Hyperbolos begießt den Kopf dir mit Prozessen. Auf deinem Markte schlendernd fällt kein glatt geschorner Stutzer und Ehebrecher dir zur Last, kein läufiger Kratinos, kein Gauner und kein Atemon, der allzeit fertge Schöngeist mit dem angestammten Boxgeruch, der unterm Arm ihm duftet. Die Schnecken wird auf deinem Markt kein Lotterbube, Pauson, so wenig als Lysistratos, der Schandfleck der Scholager, der Schuft vom Kopf bis auf die Zehen, der Erzlump, der Jahr aus Jahr ein in jedem Monat 30 Tag und drüber friert und hungert.